Ja. Und wie es halt so ist, kommen wir jetzt zu Unschuld. Kreuztod. Ja, und hier kann getanzt werden. Headbenching hier in Hannover City. Und dieser Stelle an das geniale Publikum hier in Hannover, hier in der FMBW-Halle, im Second Life. Boah. Unschuld, Kreuzfurt, ja. Ein Song aus meiner Feder. Entstanden schriftlich. Innerhalb von 5 Minuten werden deiner gedanklichen Vision so entstehen die meisten Titel von Tränenwelten in Text und Wort. Jawohl, liebe Freunde, Damen und Herren hier.